Schatte, wünschest du fortzufahren? Ja, ja, ja, ja, ich merke wohl, ich merke wohl, ich merke wohl, die Geschlagenen haben eine süße Stimme, jedoch einst klang sie anders. Dieser König da, der euer Mitleid fängt, als er noch oben war, er auch nicht billig an Zinsen und an Steuern, nahm ihr nicht weniger als ich, nicht weniger. Das Silber, das er fördern ließ, kam nicht ins Volk durch ihn, nicht ins Volk, aber Rom bekam, bekam auch nicht eine. Dann bist du hier bei uns, König. Weil ich Städte baute, weil ich sie verteidigte, als ihr Römer sie uns abverlangtet. Nicht wir, er! Weil ich ihr Land zu verteidigen aufrief. Mann, Kind und Frau in Hecke und Wasserloch, mit Beil, Hacke und Tuscher. Am Tag in der Nacht, in der Rede, im Schweigen, frei, frei. Städte verteidigten. Was seid ihr für Römer? Was für Römer? Eurem Feind spendet ihr Beifall. Ja, Beifall. Eurem Feind spendet ihr Beifall. Ich ging nicht für mich, nicht für mich. Ich ging auf Befehl. Auf Befehl, ja, auf Befehl, mich schickt Rom, mich schickt Rom, mich schickt Rom, ich ging auf Befehl, mich schickt Rom, Rom, Rom, Rom, wer ist Rom? Schickt Schickten dich die Maurer, die es bauen, schickten dich die Bäcker und die Fischer und die Bauern und die Ochsentreiber und die Gärtner, die es nähren. Rom, wer ist Rom? Waren es die Schneider und die Kürschner und die Weber und die Schafescherer, die es kleiden? Schickten dich die Säulensteifer und die volle Färber, die es schmücken? Oder schickten dich die Steuerpächter und die Silberfirmen und die Sklavenhändler und die Forumbanken, die es plündern? Rom, wer ist Rom? Wer immer mich schickte, 53 Städte unterwarf ich Rom. Und wo sind sie? Schöffen, fragen wir die Städte. Weiter. Und in den Städten waren an Kindern 250.000. Sie sind jetzt nicht mehr. Der große Lucullus kam über uns. Der einst Bäcker war in Marsilia, der Stadt am Meer, stellt einen Antrag. Also schreiben wir zu deinen Gunsten, Schatter, einfach nieder, brachte Gold nach Rom. Totenschöffen bedenkt das Zeugnis der Städte. mir verhörte scheint müde. Ich mache eine Pause. Verhörte setzt sich nieder. Er ist erschöpft, aber er hört ein Gespräch hinter der Tür an, wo neue Schatten erschienen sind. Ich kam zu Schaden durch von Sklaven, die sie aus allen Himmelsgegenden hereintreiben, haben das Schustergewerbe, haben das Schustergewerbe ruiniert. In den stickigen Gassen ist er nicht zu bemerken. Der Schatte, einst ein Fischweib, hat eine Frage.

mir nötig hier? Und ihren Müttern wollen sie nicht mehr begegnen. Seitdem sie dem blutigen Kriege ließen. Aber, mein Sohn Faber, den ich trug und den ich aufzog. Mein Sohn Faber. Und ich stand am Ärmel eingehalten, und mein Rufen blieb weg mir im Gaumen. Schweigend kehrt ich um. Denn ich begehrte nicht mehr, meinem Sohn ins Gesicht zu sehen. Das Gericht erkennt die Mutter des Gefallenen, versteht den Krieg. Lakalles, unsere Zeit vergeht, du nutze sie nicht. Erzürne uns lieber nicht weiter mit deinen Triumphen. Hast du keine Zeugen für irgendeine Schwäche, Mensch? Deine Sache steht ungünstig, deine Tugenden scheinen wenig nützlich. Vielleicht ließen deine Sprechen Lücken in dir Ketten deiner Gewalttaten. Entsinne die Schatte deiner Sprechen. Ich rate es dir. Hier der Schatte, einst ein Bäcker, hat eine Frage. Dort sehe ich einen Koch mit einem Fisch. Koch, erzähl uns, wie du in den Triumphzug kamst, nur anzuzeigen, dass er beim Kriegsgeschäft noch Zeit fand, ein Kochrezept für einen Fisch zu finden. Ich war sein Koch, ich gedenke der schönen Speisen noch oft, des Geflügels und schwarzen Wildbretts, die er mich braten ließ. Und saß nicht nur bei Tische, gab mir ein lobend Wort. Stand oft bei mir an der Pfanne und mischte selbst ein Gericht. Lammfleisch à la Lucullus machte unsere Küche berühmt. Von Syrien bis nach Pontus sprach man von Lucullus Koch. Hört den Schöffen, der einst ein Lehrer war. Was soll uns das, dass er gerne aß? Aber mich ließ er kochen nach Herzenslust. Ich danke es ihm, ich verstehe ihn, ich, der ich Bäcker war. Wie oft musste ich Kleie in den Teig rühren, der armen Kunden wegen. Dieser durfte ein Künstler sein, Cousin. Ich nenne ihn menschlich drum. Totenschöffen, bedenkt das Zeugnis des Kochs. Hier der Schöffe, einst ein Bauer, hat eine Frage. Da ist auch einer, der einen Hirschbaum trägt. Das ist ein Hirschbaum. Den brachten wir aus Asien. Im Triumphzug führten wir ihn mit und pflegten ihn auf den Hängen des Apennin. Ach, du bist das, Lakalles, dir ihn brachte. Ich pflanzt ihn auch einst, doch ich wusste nicht, dass er von dir stammt. Hier ist sparsam mit Boden, doch den Wind verträgt er schlecht. Die roten Kirschen haben mir Fleisch. Geschlechter, trägt Frucht für sie. beglückwünsche dich, dir es uns gebracht. Denn alle Siegesbeute dir beiden Asien längst vermodert ist, wird jedes Jahr aufs Neue in liebendem Wohl diese schönste aller Trophäen noch im Frühling mit den blütenweißen Zweigen im Wind von den Hügeln flattern. Aufspringt die Schöffin, einst Fischweib am Markte. Hat es hier also doch noch einen Teppich in den blutigen Händen? Besticht auf der Räuber das Gericht mit der Beute? Ein Kirschbaum, ein Kirschbaum! Die Eroberung hätte er machen können nur mit einem Mann. Aber 80.000, aber 80.000 schickte er hier herunter. Wie viel sollen sie bezahlen oben für ein Glas voll Wein und einen Wecken? Sollen sie ewig bei einer Frau zu liegen, die Haut zum Markt tragen müssen? Ist nichts mit ihm? Ja, ins Nichts, ins Nichts. Ja, ins Nichts mit ihm. Ins Nichts, ah ja, ins Nichts mit ihm. Ins Nichts, ah ja, ins Nichts mit ihm. Ins Nichts, ah ja, ins Nichts mit ihm. Ins Nichts, ins Nichts, ins Nichts. Und sie sehen auf den Bauern, den Lober des Kirschbaums. Bauer, was sagst du? 80.000 Menschen für einen Kirschbaum? Ah ja, ins Nichts mit ihm, ins Nichts. Ah ja, ins Nichts mit ihm, ins Nichts. Denn immer mit all der Gewalt und Eroberung wächst nur ein Reich an. Das Reich der Schatten. Und voll schon ist unser graues Unten mit halbgeliebten Leben. Hier doch haben wir keine Flüge, den nervigen Armen noch hungrigen Winter, deren hier oben so viele habt. Es melden sich die Gefallenen der asiatischen Legionen. es schreien die Sklaven, die Friesschlepper. Aja, ins Krieg, Krieg, Krieg. Aja, ins Krieg, Krieg, Krieg. Ins Krieg, Krieg, Krieg. Wie lange noch ziehen sie hier und die Seilen? Unmenschliche über den Menschen. Und nehmen die faulen Hände und sterben in blutigen Kriegen. Die Völker gegen ein Tanten. Wie lange noch? Wie lange noch? Dulden wir? Und dulden die unseren Sieg? Gestühle erheben sich die Fürsprecher der Nachwelt. Der mit den vielen Händen zu nehmen, der mit den vielen Mündern zu essen, der eifrig Sammelnden, gern lebenden Nachwelt. Thank you.